against the war? Oh, hello. Тримайтесь, друзі. Ми переможемо. Tiefe Nacht in den Gehirnen der Politiker und Diplomaten. Tiefe Nacht über der Ukraine. Tiefe Nacht über Russland. Tiefe Nacht über Europa. Diesmal hat der Kriegsherr einen russischen Namen, Putin. Es ist von dem Moment ab, als der erste russische Panzer die Grenze zur Ukraine überquerte, ein Angriffskrieg und als solcher Unrecht und verstößt gegen das Völkerrecht. Eigentlich eine Gepflogenheit der USA, wie in Jugoslawien in den 90ern, im Irak in den 2000ern, in Syrien, in Libyen, in Afghanistan. Europa war immer dabei, ein folgsamer Mitläufer, bis auf ehrenhafte Ausnahmen. Nun sehen die westlichen Kriegsherren die Schweinerei einmal von der anderen Seite und jaulen auf. Kriege auf der Grundlage von Lügen vom Zaun zu brechen, dabei das Völkerrecht zu missachten, das ist doch unser verdammter Drecksjob. It's our fucking job. Was haben die verdammten Russen da einzumarschieren? Ich war bereits auf zwei Kundgebungen gegen diesen Krieg. Habe, wie damals, während des Irakkriegs protestiert. Und ich sehe, wie sich alles wiederholt. Das gleiche Drehbuch, der gleiche Film. Bombardierungen, Leichen, Flüchtlingsströme, Falschmeldungen. Gefälschte Zahlen über tote Zivilisten und Soldaten. Propaganda und Ideologie. Wir von Niemandsland sind gegen Putins Angriffskrieg. Wir sind gegen die Osterweiterung der NATO. Gegen bewaffnete Faschistenmilizen. Hier zerreißt dieser verdammte Krieg mittlerweile die sogenannte Linke. Waffen für die Ukraine aus den Rüstungskonzernen des Westens? Also sich militärisch einmischen? Wozu? Putin in Ruhe lassen und hoffen, dass es schnell vorbeigeht, wird auch nicht helfen. Denn was käme danach? Litauen, Lettland? Dieser verdammte Krieg, den Russland nach 8 Jahren Guerilla- und Separatistenkrieg im Donbass versucht, mit einer großen Invasion zu gewinnen, wird nur Verlierer haben. Den gordischen Knoten mit dem Schwert zu zerschlagen, wird nur Unglück bringen. Über die Russen, über die Ukrainer und über Europa. Ihr seid Putin-Versteher, schimpfen die offiziellen Medien und Ideologen, wenn jemand versucht, über die Ursachen des Krieges zu sprechen, sie zu analysieren. Doch wehe, man nennt sie NATO-Versteher oder Kriegstreiber, dann werden sie ehrlich böse und drohen mit Redeverbot, Berufsverbot, Meinungsverbot. Wer jetzt nicht 100% für uns ist, ist gegen uns. Und das bestrafen wir auf das Härteste. Auch das macht der Krieg. Auch das ist Krieg. Mit Worten. Dieser Krieg kommt direkt nach einer großen Seuche, der Covid-Pandemie, und direkt mitten hinein in den Niedergang des Weltklimas. Schlechte Zeiten für Vernunft, Menschenfreundlichkeit, Friedensliebe. Zwangsimpfungen, Einheitsdenken, Denkverbot, Maulkorbgesetze, Jubelparadenzwang für die Rüstungslobby. Keine schönen Aussichten. Albert Einstein hat einmal gesagt, was für eine Welt könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die im Krieg entfesselt werden, für den Aufbau einsetzten. Ein Zehntel der Energien, ein Bruchteil des Geldes wäre hinreichend, um den Menschen aller Länder zu einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen. Willkommen im Niemandsland. Mein Name ist Detlef Jeskatz und ich will versuchen, Ihnen 2 Stunden Informationen, Hintergründe und auch unbequeme Wahrheiten und Perspektiven auf freundliche Art zu vermitteln. Dabei gibt es, wie immer, viel Musik und viele Stimmen. Niemandsland, Kontrabande FM 91.4, Tag 8 im Jahr des Krieges. Thank you. Land schwört seine Söhne auf das Feld der Ehre ein. Mit Gewehr und Helm und stolzer Uniform. Und dem Wortschatz der Soldaten fehlt das laut Gesprochene Nein. Denn dies Wort entspricht nicht kämpferischer Norm. Einer starb für Adolf Hitler und fürs deutsche Vaterland. Und Amerika ließ sterben in Vietnam. Der den Namen Stalins hauchte, blieb bis heute unbekannt. Alle starben sie für irgendein Programm. Einer focht im Namen Christi, einer kämpft für Mohammed. Und Parole wird Ersatz für den Verstand. Einer tötet für Ideen, die er selber nicht versteht. Ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Toter je geweint. Ein gefallener Soldat kennt keinen Sieg. Ob sie schwarz, gelb, rot, ob weiße, hat sie eines doch geeint. Jeder starb für seine Mächtigen im Krieg. Ein Soldat ist auch ein Vater, jemand Sohn und jemands Mann. Liebt die Mutter, liebt die Frau und liebt sein Kind. Es ist Wahnsinn, dass ein Liebender auch Menschen töten kann, die genauso wie er selber lieben sind. Wenn Soldaten sich verbrüdern durch ein tausendfaches Nein und sie reichen übern Graben sich die Hand, kann das Leben auf der Erde endlich menschenfreundlich sein und es braucht nicht mehr die Mahnung an der Wand. Meine Damen und Herren, dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag. Перевести силы сдерживания российской армии в режим, особый режим несения боевого дежурства. Ukraine is demanding an immediate ceasefire and withdrawal of Russian troops. Welcome to democracy now. Without necessity, this is a premeditated attack. Am Vorabend bereits seine Zurückhaltung bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem SWIFT aufgegeben hatte, verkündet Scholz nun im Bundestag angesichts der russischen Aggression. Eine massive Aufrüstung der Bundeswehr. Meine Damen und Herren, 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine. Seinen Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völk. Ja, entsetzen kann ich nur sagen. Also wir haben heute Morgen mit unserer Schwiegermutter gesprochen und sie hat einfach nur geweint. Transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin. Y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso. Reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro de los marcos de la economía. Das passiert, glaube ich, auch historisch hier auf der Straße des 17. Juni. Aufnehmen. Lukas, warum seid ihr denn hier heute in Berlin am Demonstrieren? Ja, ich bin einfach hier, weil ich es wichtig finde. La Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités. Dann vielleicht hier da hinten steht ja auch lieber kalt duschen als Gas von Aggressor Putin. Also die Leute, die wissen, was ihnen wichtig ist hier. Перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим внесения войск. Move more than 175,000 troops, military equipment, positions along the Ukrainian border. Und ich meine, die hat die ganzen Kriege mitbekommen und es ist einfach unfassbar. Also es ist einfach. Her, meine Herren, also besorgen Sie mir einen, machen Sie sich gefälligst Gedanken, einen Grund, einen Vorwand, der die Bürger nicht nur überzeugt, nein, der sie förmlich nach einem Krieg schreien lässt. Greifen Sie doch zu, ein kleiner Imbiss, leckere Cheeseburger. Alle müssen sich angesprochen fühlen, alle müssen mit fester Überzeugung sagen, jawohl, diesen Krieg brauchen wir. Dieser Krieg ist ein Gebot der Moral und des Anstands. Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzen, musst ich hinweg und von der Freunde Kreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust des Zornes Glut so heiß. Ich bin Soldat, doch nur mit Widerstreben. Ich lieb ihn nicht, den blauen Königsrock. Ich lieb es nicht, das blutgewaffen Leben, mich zu verteidigen. Wär genug ein Stock, Oh, sagt mir an, wozu braucht ihr Soldaten? Ein jedes Volk liebt Ruhe und Frieden nur. Allein aus Herrschsucht und dem Volk zum Schaden, lasst ihr zertreten, ach, die goldne Flur. Ich bin Soldat, muss Tag und Nacht marschieren, statt an der Arbeit muss ich Posten stehen, statt in der Freiheit muss ich salutieren und muss den Hochmut frecher Burschen sehen. Und geht's ins Feld, so muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu leid was tat. Dafür als Krüppel trag ich Band und Orden und hungernd ruf ich dann, ich war Soldat. Ihr Brüder all, ob Deutsche, ob Franzosen, ob Ungarn, Dänen, ob vom Niederland, ob grün, ob rot, ob blau, ob weiß die Hosen, gebt euch statt Blei zum Gruß die Bruder an. Auf lass zur Heimat uns zurückmarschieren, von den Tyrannen unser Volk befreien. Denn nur Tyrannen müssen Kriege führen, Soldat der Freiheit will ich gerne sein. Soldat der Freiheit will ich gerne sein. Привіт, всім, привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі «Контрабанда». FM 91.4 Barcelona. Es geht nicht nur ums Öl, da sind auch Erdgas, Phosphor, Schwefel, Zink, Blei. Es geht um das Gute gegen das Böse. Es geht um das Schicksal und die Zukunft unserer Nation. Es geht um die nationale Sicherheit. Es ist der 2. März. Es ist ein Mittwochabend hier im Zentrum von Barcelona. 6:30 am späten Nachmittag oder am frühen Abend hier auf der Plaza Catalunya. Etwa 1.000 bis 2.000 Protestierende versammelt. Männer und Frauen aus allen Schichten und aus allen Gegenden der Welt. Und es geht hier um die große Demo No a la Guerra, Nein zum Krieg. Und eine Bühne ist aufgebaut, es gibt Lautsprecher und hier sind überall Plakate, Transparente, selbstgemalte Sachen zum Teil. Hier ist Jesus, ein Freund. ¿Por qué te manifiestas hoy, Jesús? Me manifiesto contra una invasión indecente de un pueblo que vivía más o menos tranquilo, pero siempre presionado, ¿no?, por esa especie de imperialismo ruso. Nada más, tampoco hay que decir mucho más. Jesús sagt, protestiert gegen die Invasion eines Volkes von einer Großmacht, ein Volk, das doch relativ ruhig gelebt hat bis jetzt, und das ist scheußlich und dagegen protestiert er. Jo, also, wir sehen hier, stopp Putin. Stopp Putin jetzt. Stoppt den Krieg von Putin. Kein Krieg. Stopp Putin. Frieden. Kriegsverbrecher Putin ist Hitler. Hier übrigens auch das Plakat, das Jesus gemacht hat. Da sieht man ein Foto von Putin und da steht Putin Netflix. Da steht La Peor de las Series, die schlechteste Serie. Und ja, jetzt geht's hier los. Eine Sprecherin erklärt, über 50 Organisationen haben hier aufgerufen, unitària per demanar que s'aturi l'escalada bel·licista i exigir als governs que passin a l'acció per aturar la violència al país. Und sie sagt, diese Kundgebung hier ist also von über 50 Organisationen einberufen und es gibt einen internationalen Aufruf, den Krieg direkt zu beenden und direkt mit dem Krieg aufzuhören. Contra la invasió de l'Iraq. Avui tornem a sortir al carrer per dir no a la guerra, ni a Ucraïna, ni enlloc. Das letzte Mal, als wir uns versammelt haben, war der Krieg gegen den Irak. Und da haben wir auch gesagt, stopp den Krieg gegen den Irak. Heute sind wir wieder hier. Okay, Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda in Barcelona. Hier direkt von der Plaza Catalunya. Dann die andere Seite des Plakats, das Jesus gebastelt hat, zeigt uns Putin, ein Foto von Putin. Sein Name ist als Schneuzer nochmal unter die Nase gebastelt. Und da steht auf Deutsch Krieg dem Krieg. Auf Spanisch übersetzt, Guerra a la Guerra, und No a la guerra, stop the war natürlich und KGB, der frühere sowjetische Geheimdienst, ist ja auch noch angekündigt. Darauf wird angespielt. Zum Glück wenig Nationalfahnen, die ich hier sehe. Es gibt aber Schleifen in den ukrainischen Farben, sehr viele. Dann sehe ich da hinten ein Bild von Pablo Picasso, Guernica, no a las guerras. Das wird hochgehalten und die Stimmung ist ruhig. Ein no a la guerra Ucraina. Nein, gegen den Krieg in der Ukraine. Las nostras morts. Ens toca tornar a dir no a la guerra. Wieder müssen wir sagen nein zum Krieg. L'agressió militar del govern rus contra la població ucraïnesa. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. We'll be right back. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 228. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1923, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Die Republik im Krieg, sechster Teil. In der letzten Folge hatten wir geschildert, wie die Arbeiterpatrouillen von der kommunistischen Regierung entwaffnet wurden und wie zwischen verschiedenen Fraktionen der Linken ein gnadenloser Kampf um die Kontrolle der Macht in Katalonien ausbrach. Nachdem die Gewalt erst einmal auf offener Straße ausgebrochen war, kam es auch zwischen verschiedenen Fraktionen der Linken, wie im vorherigen Kapitel geschildert, zu heftigen Auseinandersetzungen. So wurde etwa André Onín, der Anführer der in Katalonien ansässigen, von der Kominternlinie abweichenden kommunistischen Partei PUM auf Betreiben führender Vertreter der Komintern von spanischen und katalanischen Kommunisten ermordet. Nin, der in den 20er Jahren in Moskau gelebt hatte, hatte dort dem inneren Kreis der Bolschewiken angehört und war sogar Trotzkis Sekretär gewesen. Der PUM-Anführer wurde in einem geheimen Parteigefängnis festgehalten. Die ersten illegalen Gefängnisse oder Checkers wurden bereits unmittelbar im Anschluss an die chaotischen Umstände des Militärputsches, also im Spätsommer 1936, auf dem Territorium der Republik eingerichtet. Angesichts des durch den Aufstand bewirkten Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung richteten die politischen Parteien der Linken, aber auch die Gewerkschaften und die Komitees der Miliz allesamt eigene Strafanstalten ein. Als dann die republikanischen Behörden die Kontrolle zurückgewinnen konnten, wurden die Checkers wieder abgeschafft. Ihre Abschaffung war für die Glaubwürdigkeit der Regierung von entscheidender Bedeutung. Deshalb bedeutete es einen schweren Schlag, als diese Einrichtungen im Mai 1937 wieder eingeführt wurden. Die schändlichen illegalen Festnahmen und Hinrichtungen, denen auch Nin zum Opfer fiel, verstärkten noch die durch die Straßenkämpfe geschürten Sorgen um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Deshalb wurde der Druck auf die Regierung immer größer, das Kabinett umzubilden und die Überwachungs- und Sicherheitsmaßnahmen drastisch zu verschärfen. Die Tatsache, dass an einigen der dunklen Machenschaften, zu denen es während der Mai-Unruhen kam, auch der sowjetische Geheimdienst beteiligt war, hat manche Historiker dazu veranlasst, den politischen Einfluss der Sowjetunion in der republikanischen Zone zu überschätzen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass alle Großmächte während des Bürgerkrieges in den großen spanischen Städten Agenten stationiert hatten. Das ist kaum überraschend, wenn man bedenkt, dass der Spanische Bürgerkrieg allgemein als ein neuralgischer Punkt der internationalen Politik und Diplomatie galt. Für die Aktivitäten des sowjetischen Geheimdienstes war gewiss ein gerüttelt Maß Misstrauen ursächlich, nicht zuletzt bedingt durch das Klima der Angst, das infolge der politischen Umwälzungen innerhalb der Sowjetunion selbst entstanden war. Hinzu kam, dass die sowjetischen Agenten dazu neigten, ihre eigenen, aus dem russischen Bürgerkrieg stammenden Ängste auf die spanischen Verhältnisse zu projizieren und überall Sabotage und innere Feinde zu vermuten. Allerdings hatten diese Ängste bisweilen auch ihre Berechtigung. Schließlich befand sich Spanien im Bürgerkrieg und der republikanische Geheimdienst konnte selbst während der Mai-Unruhen in Barcelona ein geheimes Netzwerk der Frankisten enttarnen. Aber die Sowjetunion war nicht die einzige Macht, die in Spanien in politische Morde verwickelt war. So zeichnete etwa der italienische Geheimdienst Mussolinis, OVRA, Opera per la Vigilancia e la Repressione Antifascista, mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Ermordung des führenden italienischen Anarchisten Camillo Berneri und seines Sekretärs Francesco Barrieri während der Mai-Unruhen in Barcelona verantwortlich. Einen Monat später brachte die OVRA in Frankreich zwei weitere führende italienische Anarchisten im Exil um, die Brüder Carlo und Nello Rosselli. Doch hat nie jemand unterstellt, dass das italienische Regime, bloß weil es in der Lage war, diese Morde durchführen zu lassen, einen unzulässigen Einfluss auf die französische Regierung besessen hätte. Nicht alle sektiererischen Gewaltverbrechen, zu denen es während der Mai-Unruhen kam, waren auf Spannungen innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung zurückzuführen. Sie geschahen auch nicht mit Billigung der spanischen Kommunisten. In der Vorkriegsrepublik waren Konflikte zwischen linken Gruppierungen häufig gewaltsam ausgetragen worden. Der Kriegsausbruch hatte die Erinnerung an diese Streitigkeiten nicht ausgelöscht. Da es dabei vor allem um politischen Einfluss gegangen war, um die Rekrutierung neuer Mitglieder beispielsweise oder die Rivalitäten untereinander, verschärfte der Kriegszustand eher solche Auseinandersetzungen auf dem Territorium der Republik. Nachdem im Mai in Barcelona erste Straßenkämpfe ausgebrochen waren, kam es plötzlich überall zu blutigen Zusammenstößen, etwa zwischen den Mitgliedern der CNT und der sozialistischen Gewerkschaft UGT, zwischen Sozialisten und Kommunisten und zwischen rivalisierenden Gruppierungen innerhalb der katalanischen Kommunisten. Die Arbeitskämpfe und internen politischen Machtkämpfe der vergangenen Jahrzehnte warfen nun ihre langen Schatten auf die Straßen und in die Versammlungsräume der Stadt. Nach den Mai-Unruhen ließ auch die Regierung viele CNT- und PUM-Mitglieder in Katalonien festnehmen. Sie wollte die Kriegsdisziplin wiederherstellen und gewährleisten, dass derartige Zwischenfälle sich nicht wiederholten. Die PUM-Führer wurden verhaftet, weil sie die Straßenrebellen in Zeitungsartikeln öffentlich verteidigt hatten. Es ist sehr bezeichnend, dass sie im Juni festgenommen wurden, als Bilbao, die industrielle Bastion des Nordens, Francos Truppen in die Hände fiel. Die PUM-Führer wurden unter dem Vorwurf des verräterischen Aufruhrs gegen die im Krieg stehende Regierung in Untersuchungshaft genommen. Die Ernennung einer neuen Regierung nach dem Ausgang der Mai-Krise hatte aber nicht nur die Funktion, die radikale und kollektivistische Linke zu disziplinieren. Das Negrín-Kabinett unterschied sich von früheren Regierungen auch durch einen Neuanfang in der Außenpolitik. Denn die neue Regierung hatte begriffen, dass ein für die Republik günstiger Kriegsausgang davon abhing, ob es gelang, die britische und die französische Haltung zu verändern. In den folgenden 18 Monaten nahm Negrín die Außenpolitik der Republik selbst in die Hand und war verzweifelt bemüht, eine Wende in der internationalen Situation herbeizuführen. In der Zwischenzeit wappnete sich die Republik für den umfassenden militärischen Widerstand. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 228. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe »Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction«, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die deutsche Übersetzung, von Susanne Lenz vorgenommen, ist erschienen im Philipp Reclam Junior Verlag Stuttgart, 2008. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lupe und ins luftige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im Niemandsland für die Wochen vom heutigen Montag, dem 28. Februar, bis Montag, dem 14. März 2022. Beginnen wir mit einer Meldung über das Weltklima. Und da sieht's nicht besonders gut aus. Der Weltklimarat legt seinen zweiten Bericht vor. Alle sind betroffen. Die Verluste schon groß. Hilfe ist noch möglich, aber die Zeit wird knapp. Es geht um die 11 Gebote. Berlin. Der Weltklimarat, IPCC, hat am Montag den Bericht der Arbeitsgruppe 2 zu den Auswirkungen der Klimakrise und zur Anpassung an diese Veränderungen veröffentlicht. Es ist der zweite Teil des aktuellen 6. Sachstandberichts. Hier sind einige der zentralen Aussagen im Überblick. Der menschengemachte Klimawandel hat bereits weit verbreitete negative Auswirkungen auf Menschen und Natur bewirkt, die Anpassungsfähigkeit überschreiten. Manche Veränderungen sind unumkehrbar. Alle Weltgegenden sind betroffen. Besonders verwundbar sind Regionen in West-, Ost- und Zentralafrika, Mittel- und Südamerika und Südasien, kleine Inseln und die Arktis. 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leiden unter regelmäßiger schwerer Wasserknappheit. Dabei ist der Klimawandel ein zusätzlicher Faktor zu anderen Treibern. Krankheiten und gesundheitliche Schäden nehmen zu. Hitze und Dürre und andere Extremereignisse bedrohen die Ernährungssicherheit von Milliarden Menschen und die Verwirklichung der UN-Entwicklungsziele. Verwundbarkeit gegenüber Klimarisiken hängt davon ab, wie arm oder schlecht regiert Regionen sind. Besonders betroffen sind Arme, Frauen, alte Kinder, Indigene und andere Marginalisierte. Städte sind einerseits besonders bedroht, können aber auch klimaresistent umgestaltet werden. Es gibt Fortschritt bei der Klimaanpassung, aber er ist zu langsam. Je länger damit gezögert wird, desto größer die Schäden. Die Überschreitung von 1,5 Grad Erderwärmung auch nur für kurze Zeit würde schwerwiegende negative Folgen auf Natur und Menschen haben. Die Risiken für Extremereignisse, Hitzewellen an Land und im Meer, Waldbrände, Überflutungen usw. haben sich seit dem letzten Bericht vor 7 Jahren erhöht. Klimaresiliente Entwicklung ist möglich, wenn Regierungen, Unternehmen und Privatleute die richtigen Entscheidungen treffen. Nötig sind Geld, historische Gerechtigkeit und internationale Kooperation. Die Sicherung der Artenvielfalt weltweit ist Vorbedingung für klimasichere Entwicklung. Dafür braucht es den Schutz von 30-50% der Ökosysteme an Land und im Meer. Die Jahre bis 2030 werden entscheidend für die weitere Entwicklung sein, ob die Pfade zu klimasicheren Entwicklung eingeschlagen werden. Wenn die Erderwärmung 1,5 Grad überschreitet, wird dieses Ziel kaum zu erreichen sein. Winter im Nimmensland. Zum Thema Krieg in der Ukraine ein Kommentar jetzt aus der Jugendwelt. Vom heutigen 28.02.2022. Dominanz kostet. Sanktionen und Kriegshitta von Jörg Kronauer. Ich verlese den Artikel. Der Krieg um die Weltordnung hat begonnen. Das darf man jedenfalls den Reden entnehmen, die Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock am Sonntag im Bundestag hielten. Man müsse die Ukraine nach Kräften unterstützen, weil unsere internationale Ordnung auf dem Spiele steht, erklärte Baerbock, während Scholz forderte, es gelte nun, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Die gedankliche Betonung lag auf Putin. Denn Kriegstreibern im Westen, die 1999 Jugoslawien, 2003 den Irak oder 2011 Libyen überfallen ließen, unter Bruch des Völkerrechts, versteht sich, hat natürlich keine deutsche Regierung je das Handwerk zu legen versucht. Diese Kriege dienten schließlich dazu, gegen unbotmäßige Kräfte jene internationale Ordnung zu zementieren, die seit Anfang der 1990er Jahre vom Westen beherrscht wird. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist natürlich nicht der erste in Europa seit 1990. Er ist aber der erste auf dem Kontinent, der westlichen Dominanz abträglich ist. Also erhöht auch Deutschland den Einsatz. Der ist natürlich nicht wirklich neu. Seit das heutige Russland 1991 aus den Trümmern der Sowjetunion entstand, sind die transatlantischen Mächte bemüht, Moskaus Einfluss immer weiter zurückzudrängen. Bereits seit Jahren erhöhen sie dazu den militärischen und den politischen Druck, setzen zudem längst schon schwere Wirtschaftssanktionen ein. Jetzt steht allerdings ein qualitativer Sprung bevor. Umfassende Wirtschafts- und Finanzsanktionen inklusive eines weitreichenden Ausschlusses vom Zahlungssystem SWIFT sollen die Entwicklung der russischen Industrie stoppen, die Wirtschaft dramatisch schädigen, Russland ruinieren, wie Baerbock es formulierte. Dazu sperren die EU-Staaten ihren Luftraum für russische Flugzeuge und Deutschland hat nun doch Waffenlieferungen an die Ukraine zugesagt. Darunter tragbare Stinger-Luftabwehrraketen, die in den 1980er Jahren halfen, der sowjetischen Armee am Hindukusch eine Niederlage zu bereiten. Und nicht nur das. Um gegen Russland zu rüsten, hat Kanzler Scholz 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zugesagt. Die 2%-Schwelle soll ab sofort überschritten werden. Wo das Geld fehlen wird, kann man sich schon ausmalen. Klar ist außerdem, dass die Sanktionen nicht nur für Russland, sondern auch für die EU-Staaten teuer werden, darunter Deutschland. Der Kampf dafür, dass die herrschenden Klassen der westlichen Mächte die Weltordnung weiterhin dominieren dürfen, kostet. Das Argument dafür, künftig den Gürtel enger zu schnallen, liefert der Krieg, den Moskau vom Zaun gebrochen hat. Ganz ähnlich wie einst der Hinweis auf die reale mörderische Repression im Zarenreich der deutschen Bourgeoisie half, die gewünschten Kriegskredite durchzusetzen. Insofern ist es hilfreich, dass Scholz und Baerbock betonten, um was es vor allem geht, um die Bewahrung der bisherigen internationalen Ordnung. Thema Asylpolitik. Hunderttausende befinden sich wiederum auf der Flucht. Der Krieg in der Ukraine treibt sie aus dem Land. EU-Kommission macht Vorschläge für die Aufnahme. Die EU-Kommission ist wegen der erwarteten Hunderttausenden Flüchtlinge aus der Ukraine bereit, den Mitgliedstaaten vorzuschlagen, erstmals Regeln für den Fall eines massenhaften Zustroms von Flüchtlingen in Kraft zu setzen. Innenkommissarin Ylva Johansson sagte am Sonntag vor einem Krisentreffen der EU-Innenminister in Brüssel, sie habe diesen Vorschlag vorbereitet. Zuvor wolle sie jedoch hören, ob es die Bereitschaft der Minister gebe, ihn anzunehmen. Konkret könnte Flüchtlingen dadurch ohne langwieriges Asylverfahren unverzüglich vorübergehender Schutz gewährt werden. Die Richtlinie soll angewendet werden, wenn es möglicherweise so viele Asylanträge gibt, dass das Standardprozedere zu negativen Auswirkungen bei der Bearbeitung führen könnte. Dabei müssen gemeinsame Mindeststandards eingehalten werden. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach UN-Angaben rund 370.000 Menschen aus dem osteuropäischen Land geflohen. Bis Sonntag hätten die Behörden der Nachbarländer insgesamt mehr als 368.000 Geflüchtete gemeldet, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Sonntag auf Twitter mit. Die Zahl steige weiter an, fügte es hinzu. Ein Großteil der Flüchtlinge, rund 200.000 Menschen, hat demnach die Grenze nach Polen überquert. Die Grenzschützer meldeten dort allein am Sonntagabend 77.300 Ankünfte. Einige von ihnen überquerten die Grenze zu Fuß und mit nur wenigen Habseligkeiten. Wie die ungarische Polizei am Sonntag mitteilte, waren bis zum Morgen rund 70.000 Flüchtlinge in dem Land eingetroffen. Zugleich schlüsselte die Behörde die Zahl der Ankömmlinge erstmals nach Tagen auf. Demnach kamen die meisten Ukrainer am Sonnabend. 23.140 waren es nach diesen Angaben. In der westukrainischen Region Transkarpatien leben nach Volkszählungsdaten aus dem Jahr 2001 rund 150.000 ethnische Ungarn. Sie sind entweder im Besitz einer zusätzlichen ungarischen Staatsbürgerschaft oder sie haben einen Anspruch darauf. Deshalb benötigten sie keinen Asylstatus für einen dauerhaften Aufenthalt in Ungarn. In Rumänien sieht die Situation so aus. Da waren bis zum Sonnabend Nacht mehr als 47.000 Ukrainer eingetroffen, von denen aber fast 23.000 das Land wieder verlassen haben. Dies gab der rumänische Regierungssprecher Dan Carbonaru am Sonntag in Bukarest bekannt. Nur 102 ukrainische Staatsbürger stellten bisher in Rumänien einen Asylantrag, wie er hinzufügte. Bereits zu Beginn des russischen Einmarsches hatte die UN-Organisation für Migration, IOM, ihre Sorge über die humanitäre Lage vor Ort zum Ausdruck gebracht. Im Land seien nach 8 Jahren Konflikt bereits mehr als 1,4 Millionen Menschen auf der Flucht, teilte IOM-Generaldirektor Antonio Vitorino in Genf mit. Die Eskalation wird die humanitären Bedürfnisse noch verstärken und das Leid von Millionen von Familien verschlimmern, teilte er mit. Die Organisation stehe bereit, um in enger Absprache mit Regierungen und Partnern den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchten. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Um den Einheitsanalysebrei einmal ein bisschen zu bereichern durch eine andere Sicht auf die Dinge, auf die Ukraine-Krise, zitiere ich jetzt einmal aus der Erklärung des kubanischen Außenministeriums zum Einmarsch Russlands in die Ukraine. Da heißt es, die Entschlossenheit der USA, die schrittweise Erweiterung der NATO in Richtung der Grenzen der Russischen Föderation fortzusetzen, hat zu einem Szenario mit unvorhersehbaren Folgen geführt, das hätte vermieden werden können. Die militärischen Vorstöße der Vereinigten Staaten und der NATO in den vergangenen Monaten in an Russland angrenzende Regionen, denen die Lieferung moderner Waffen an die Ukraine vorausging, sind allgemein bekannt und laufen auf eine fortschreitende militärische Einkreisung hinaus. Es ist nicht möglich, die derzeitige Situation in der Ukraine mit Sorgfalt und Ehrlichkeit zu untersuchen, ohne die berechtigten Ansprüche der Russischen Föderation gegenüber den Vereinigten Staaten und der NATO sowie die Faktoren eingehend zu bewerten, die zur Anwendung von Gewalt und zur Nichtbeachtung von Rechtsgrundsätzen und internationalen Normen geführt haben, die Kuba mit Nachdruck unterstützt und die insbesondere für kleine Länder eine wesentliche Referenz gegen Hegemonismus, Machtmissbrauch und Ungerechtigkeit darstellen. Kuba ist ein Verfechter des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet, die stets den Frieden verteidigt und die Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen jeden Staat ablehnt. Wir bedauern zutiefst den Verlust von unschuldigen Menschenleben in der Ukraine. Das kubanische Volk hatte und hat weiterhin eine enge Beziehung zum ukrainischen Volk. Die Geschichte wird die US-Regierung für die Folgen einer zunehmend offensiven Militärdoktrin außerhalb der NATO-Grenzen zur Rechenschaft ziehen, die den internationalen Frieden, die Sicherheit und die Stabilität gefährdet. Unsere Besorgnis wird durch die jüngste Entscheidung der NATO verstärkt, zum ersten Mal die Eingreiftruppe des Bündnisses zu aktivieren. Es war ein Fehler, jahrzehntelang die begründeten Forderungen Russlands nach Sicherheitsgarantien zu ignorieren und anzunehmen, dass Russland eine direkte Bedrohung seiner nationalen Sicherheit wehrlos hinnehmen würde. Russland hat das Recht, sich zu verteidigen. Frieden kann nicht erreicht werden, indem Staaten eingekreist und eingekesselt werden. Der Resolutionsentwurf zur Lage in der Ukraine, der am 25. Februar im Sicherheitsrat nicht angenommen wurde und der Generalversammlung vorgelegt werden soll, war nicht als wirklicher Beitrag zur Lösung der aktuellen Krise gedacht. Im Gegenteil, es handelt sich um einen unausgewogenen Text, der nicht die berechtigten Anliegen aller Beteiligten berücksichtigt. Sie erkennt auch nicht die Verantwortung derjenigen an, die die aggressiven Aktionen, die zur Eskalation dieses Konflikts geführt haben, angestiftet oder durchgeführt haben. Wir treten für eine ernsthafte, konstruktive und realistische diplomatische Lösung der gegenwärtigen Krise in Europa mit friedlichen Mitteln ein, die die Sicherheit und Souveränität aller sowie den regionalen und internationalen Frieden, die Stabilität und die Sicherheit gewährleistet. Kuba lehnt Heuchelei und Doppelmoral ab. Es sei daran erinnert, dass die Vereinigten Staaten und die NATO 1999 eine große Aggression gegen Jugoslawien unternommen haben, ein europäisches Land, das sie in Verfolgung ihrer geopolitischen Ziele unter Missachtung der UNO-Charta und unter hohem Einsatz von Menschenleben zerschlagen haben. Die Vereinigten Staaten und einige Verbündete haben bereits mehrfach Gewalt angewendet. Sie sind in souveräne Staaten eingedrungen, um einen Regimewechsel herbeizuführen und sich in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen einzumischen, die sich nicht ihren Herrschaftsinteressen beugen und ihre territoriale Integrität und Unabhängigkeit verteidigen. Sie sind auch verantwortlich für den Tod von Hunderttausenden von Zivilisten, die sie als Kollateralschäden bezeichnen, für Millionen von Vertriebenen und für riesige Zerstörungen in der gesamten Geografie unseres Planeten als Ergebnis ihrer räuberischen Kriege. Havanna, den 26. Februar 2022. Que le jodan al internet, a la televisión. Lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! Wir jetzt auch nicht in eine Richtung gehen, die wirklich hochgefährlich ist. Also ich meine, wir hatten einen Kalten Krieg, da stand die Menschheit mehrfach am Rande des Untergangs, weil es wirklich hätte jederzeit einen Funken überspringen können. Und wir sind heute wieder in dieser Situation und ich finde das wahnsinnig gefährlich. Und ich halte es auch nicht für richtig, jetzt so zu tun, als seien die ganzen Bemühungen, die es im Vorfeld gab, zu deeskalieren, auf Entspannung zu setzen, auf Diplomatie. Aber die ausgestreckte Hand wurde doch ausgeschlagen von Wladimir Putin. Ja, die Frage ist, wie weit war sie ausgestreckt? Und die Frage ist auch, wie viel Rückhalt hat Putin im eigenen Land, auch in der eigenen Führung mit dieser Entscheidung? Und ich finde, wir müssen jetzt überlegen, was sind kluge Schritte, um möglichst schnell dieses Blutvergießen zu verhindern und zu beenden. Weil es sterben jetzt Menschen in der Ukraine. Für die Zivilbevölkerung ist das eine grauenvolle Situation. Und ich glaube nicht, dass wir mit neuen Aufrüstungsschritten das beenden. Also nicht mehr Geld für die Bundeswehr. Die Bundeswehr muss in der Lage sein, Deutschland zu verteidigen. Wenn sie das mit dem bisher doch relativ großen und bereits aufgeblähten Rüstungshaushalt nicht konnte, dann müssen wir darüber nachdenken, wofür dieses Geld ausgegeben wurde. Also wir müssen ja uns erinnern, die Rüstungsetats sind ja seit Jahren schon gestiegen. Aber wir sollten jetzt nicht glauben, wir könnten einen Krieg mit Russland führen. Das ist Wahnsinn. Also dann ist Deutschland nicht mehr bewohnbar. Und wir sollten Schritte einleiten, die wirklich einen ernsthaften Druck ausüben. Also einen Druck kann man ja nur ausüben, wenn tatsächlich in der russischen Führung, auch in der russischen Bevölkerung, ein Angebot vorliegt, das Putin nicht ablehnen kann, ohne sich völlig zu isolieren. Und ich finde, so eine Möglichkeit gäbe es. Das war ein Auszug aus einem Interview, das die linke Abgeordnete Sarah Wagenknecht der rechten Zeitung Die Welt vorgestern gegeben hat. Bleiben wir beim Thema Presse und Krieg. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel kommt, wie seit vielen Wochen schon, diesmal mit einer weiteren Kriegstitelseite. Putins Krieg heißt es da. Der Angriff, der die Welt verändert. Es ist erstaunlich, wie die Medien den Konflikt in der Ukraine auf eine Persönlichkeit konzentrieren, eben auf Putin. Man müsste die Gründe in Putins Psyche suchen, um diesen Krieg zu erklären. Haha. Wir haben schon ein paar Analyseversuche und Denkanstöße gegeben. Man muss wirklich weit in die Geschichte zurückgreifen. Und zumindest auch die Zeit nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums in Betracht ziehen, um diesen Konflikt überhaupt verstehen zu können. Einfach nur das Ganze aus der Person Putins und seiner Psyche zu erklären, ist eine große Dummheit und ist für 8-jährige oder 12-jährige Kinder gedacht, nicht für Leute, die die Geschichte verstehen wollen. Nun gut, bleiben wir im Spiegel. Der Report ist allerdings sehr interessant und zwar haben die natürlich Leute vor Ort. In einer lang angelegten Chronik eines angekündigten Kriegs heißt es Folgendes. Ukraine. Wladimir Putins brutaler Überfall läutet eine dunkle Epoche ein. Die Rückkehr des Faustrechts in Europa. Westliche Geheimdienste sahen die Katastrophe kommen, konnten sie aber nicht stoppen. Die Aggression könnte die gesamte Weltordnung verändern. Krieg stellt man sich als etwas Lautes vor. Man erwartet Einschläge, Bomben, fliehende Menschen, Panik. Als der Krieg am Donnerstag früh nach Kiew kommt, ist er zunächst vor allem eins: leise. Die Straßen der Innenstadt sind leer, kaum ein Auto ist unterwegs. Die wenigen Passanten huschen lautlos vorbei. Die Plätze, auf denen sonst Menschen in der Morgensonne Kaffee trinken, sind verwaist. Der Stadtlärm ist verstummt. Es ist die Ruhe vor dem Sturm der Hauptstadt. Von einem Hochhausdach in der Kiewer Innenstadt ist in weiter Ferne eine Rauchsäule zu sehen. Auf Twitter zeigen Videos, wie russische Hubschrauber einen Flughafen nahe der Stadt angreifen. Schließlich folgen die Berichte, dass russische Truppen sich in einer Zangenbewegung auf Kiew zubewegen sollen. Am Nachmittag ertönen in der Stadt die Luftsirenen. Der Krieg kommt Stunde für Stunde näher. Kaum jemand in der Ukraine hat einen Angriff auf die Hauptstadt wirklich für möglich gehalten, obwohl die US-Geheimdienste seit Wochen davor gewarnt haben. Viele Bewohner haben weder Vorräte aufgestockt, noch sich um sichere Schutzräume gekümmert. Was tut man in einem solchen Moment? Bleiben, fliehen oder kämpfen? Stadtaufwärts bilden sich viele Kilometer lange Staus. Am Bahnhof drängen sich Menschenmassen. Viele Kiewer wollen sich in Richtung Westen in Sicherheit bringen. Der öffentliche Verkehr, so hat es der Bürgermeister Vitali Klitschko angeordnet, ist an diesem Tag kostenfrei, aber kaum jemand will damit fahren. Die Busse sind leer, mit der Metro nur jene unterwegs, die sich unter der Erde in Sicherheit bringen wollen. Die Stationen dienen als Schutzbunker. Oberhalb, auf den Straßen Kiews, wird es mit jeder Stunde stiller. Hotels stellen ihren Dienst ein, Bankautomaten, vor denen sich am Morgen lange Schlangen gebildet hatten, spucken kein Geld mehr aus. Wer noch nicht die Stadt verlassen hat, wartet zu Hause auf das Schlimmste. Nastja und Ljowa gehören zu den wenigen Menschen, die in einem Café sitzen, beide hängen an ihren Telefonen. Sie haben Verwandte, die nahe der Front leben. Nastjas Familie wohnt in Charkiw. Ljowa stammt aus der Hafenstadt Mikolajew. An beiden Orten hält die ukrainische Armee große Stützpunkte. Sie erzählen, dass ihre Eltern und Freunde in Kellern sitzen und den Einschlägen der Raketen lauschen, die auf die Stellungen der ukrainischen Armee niederregnen. Nastja sagt, sie habe in der Nacht zum Donnerstag sogar noch als Barkeeperin gearbeitet. Kiew war europaweit berühmt für sein Nachtleben. Es soll voll gewesen sein, sagt Nastja. Sie habe Drinks serviert und Gäste bedient, so wie immer. Erst als die 24-Jährige im Morgengrauen nach Hause ging, sah sie die Nachrichten. Angriffe auf die gesamte Ukraine! Sie ist in Tränen nahe, als sie darüber redet, so wie viele Menschen an diesem Tag in Kiew. In jedem Satz schwingt Angst mit. Von wem werden wir ab morgen regiert, fragt ein Passant, der gerade sein Auto vollpackt. Man weiß es nicht. An diesem 24. Februar 2022, dem Beginn der russischen Militärinvasion der Ukraine, erlebt Europa den vielleicht schwärzesten Tag für seine Sicherheit seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Er markiert eine düstere Zeitenwende. Eine der am stärksten hochgerüsteten Militärmaschinerien der Geschichte, die Atommacht Russland, beginnt einen Angriffskrieg gegen ein souveränes europäisches Land. Was die Menschen in der Ukraine und in weiten Teilen Europas an diesem Donnerstag verbindet, ist die Ungläubigkeit. Das Unvorstellbare ist geschehen. Wladimir Putin hat eine Invasion gegen die Ukraine in Gang gesetzt, mit geschätzt 200.000 Soldaten, mit Boden- und Luftlandetruppen, mit Panzern und Kampfhubschraubern, mit Marschflugkörpern und Schiffen, mit dem ganzen konventionellen Arsenal der russischen Armee. Das Szenario, vor dem amerikanische Nachrichtendienste seit Oktober warnen, ist tatsächlich eingetreten. Und das ist in der Nachbetrachtung vielleicht das Erstaunlichste. Die Geheimdienste haben das meiste, was Wladimir Putin schließlich getan hat, in vielen Details vorhergesehen. Sie haben die Pläne seit Wochen und Monaten immer wieder neu offengelegt. US-Präsident Joe Biden und Außenminister Anthony Blinken präsentierten Putins Pläne in Live-Pressekonferenzen und vor dem UNO-Sicherheitsrat. Sie hofften, ihn dadurch noch abzuhalten. Vergebens. Die USA wirken in dieser Krise allwissend und ohnmächtig zugleich. wann Putin die endgültige Entscheidung gefällt hat, schreibt der Spiegel in seiner jüngsten Ausgabe, in der Ukraine einzumarschieren, ist unklar. Aber wie er diesen Einmarsch vorbereitet hat, ist in geradezu verwunderlicher Weise öffentlich geworden. Wie Putin sein Militär aufbaut, war sogar für einfache Internetnutzer nachzuvollziehen. Satellitenbilder, TikTok-Videos, vor allem aber die in Europa lange skeptisch betrachteten Warnungen der US-Regierung und Leaks westlicher Geheimdienste erweckten den Eindruck, man könne der militärischen Invasion in Zeitlupe zuschauen. Was Putin vorbereitete, war für die ganze Welt sichtbar. Und dennoch haben führende Politiker und Journalisten in der Ukraine, in Europa, in Russland bis zuletzt nicht für möglich gehalten, dass er tatsächlich einen brutalen Krieg in Europa beginnen würde, um seine politischen Ziele zu erreichen. Es gibt keine zweite Ebene im Krieg. Es geht um nackte Gewalt. Putin ist die unabhängige, ins westliche Bündnis strebende Ukraine ein Dorn im Auge. Also zerstört er sie mit militärischen Mitteln. Das macht seine Entscheidung im 21. Jahrhundert so ungeheuerlich. Sein Angriff ist ein Bruch des Völkerrechts, eine Rückkehr zu einer kriegerischen Großmachtpolitik in Europa, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Ich verlas einen Auszug aus der Chronik eines angekündigten Krieges, erschienen im Spiegel von dieser Woche. Spiegel, Ausgabe Nummer 9 vom 26.02.2022. Und nun die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russland setzt Vormarsch auf Kiew fort. US-Satellitenbilder zeigen einen Militärkonvoi vor der Hauptstadt, etwa 25 Kilometer vom Zentrum entfernt. Die Kolonne erstreckt sich über mehr als 60 Kilometer. Kämpfe sowie Raketen- und Artilleriebeschuss werden auch aus anderen Teilen des Landes, wie hier aus Kharkiv, gemeldet. Außerordentliche Sitzung des EU-Parlaments per Videoschalte nahm auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Die Ukrainer kämpften für ihre Rechte, für ihre Freiheit und für ihr Leben, so Selenskyj. Die Ukraine wolle gleichberechtigtes Mitglied der EU werden. Beweisen Sie, dass Sie auf unserer Seite stehen, forderte er das Parlament auf. Bemühungen um eine diplomatische Lösung. Außenministerin Baerbock hat in Lodz mit ihren Amtskollegen aus Polen und Frankreich, Rau und Le Drian, über den Ukraine-Krieg beraten. Baerbock würdigte die polnische Hilfe für die Flüchtlinge. Die EU stehe geschlossen hinter der Ukraine, so Baerbock. Danach flog sie zu einer UN-Dringlichkeitssitzung nach New York. Flucht aus der Ukraine. Mehr als eine halbe Million Menschen haben nach UN-Angaben bereits ihre Heimat verlassen. Allein im Nachbarland Polen sind fast 400.000 eingetroffen. Das Hilfswerk UNHCR warnt vor der möglicherweise größten Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert. Überschwemmungen im Osten Australiens. Einsatzkräfte retten Anwohner mit Booten und Hubschraubern, wie hier im Bundesstaat Queensland. Nach Behördenangaben kamen mindestens 10 Menschen ums Leben. In New South Wales sind 300.000 Menschen aufgerufen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Im Laufe der Woche wird weiterer Starkregen erwartet. Das Wetter: Morgen Sonne und Wolken, meist trocken. Am Nachmittag vom Norden und Nordwesten bis zur Mitte sonnig, 4 bis 12 Grad. Olli, 8.10 Uhr, kein Start wegen Nebel. Ich fahre zur Stadt, laufe ziellos umher. Bei Rot bleib ich stehen, bei Grün geh ich weiter. Montmartre, egal, Erinnerung ist schwer. Oh mein Gott, vor mir Sacré-Cœur, im Nebel wie ein weißes Tuch. Enge Gassen, das Häusermeer, fast wie in einem Märchenbuch. Ein Kind spielt im Schmutz und fühlt sich im Himmel. Doch der ist so weit wie mein Glück, das ich seh. Hier fing's mal an, hier ging es zu Ende, zu kurz und deshalb tut's auch nicht weh. Ich denk an ein Lied, das heißt Moulin Rouge. Es lief mir noch lang wie ein Hund hinterher. Es ging etwa so, da Moulin Rouge. Dann sang es die Welt, heute kennt's kaum einer mehr. C'est la vie, so wie jedes Haus, das neu an alter Stelle steht, ist's mit uns und mit diesem Lied. Ein neues kommt, das alte geht. Orly, 17 Uhr, adieu, alte Liebe. Merci für das Lied aus Paris. Ich bin Josephine, ich wollte nur meine Mutter und meine Schwester, meinen Hund und meinen Bruder grüßen, meine Freunde und die Hörerin und die Hörer von Niemandsland auf 91.4 Contrabanda in Barcelona. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 28. Februar bis zum 14. März 2022. Erste Nachricht, unser Essen. Unser täglich Brot. Mehr Agrarprodukte aus lokalem und ökologischem Anbau erobern die Märkte und Läden von Barcelona. Schon über die Hälfte aller Obst- und Gemüsestände, Fleisch- und Fischtheken haben sich dem sogenannten Plan Verde, dem grünen Plan, angeschlossen. Eine Initiative, die auf lokalem Anbau aus Jahreszeitenproduktion beruht. Ebenfalls soll es dabei zu einer Verminderung des Zwischenhandels kommen. Die sahnen nämlich ab, ohne sehr viel zum Produktionsprozess beizutragen. Also, Blumenkohl von den Feldern Kataloniens, Fisch von der Küste, Barcelonas sogar Fleisch aus lokaler Tierzucht. Es begann mit einem Pilotprojekt auf 6 Märkten Barcelonas, wo bereits 56% aller Händler sich dem grünen Plan Plan Verde angeschlossen haben. Es gehe um eine gesunde Ernährung und man wolle auch die jungen Generationen von dem Konzept des lokalen Ökoanbaus überzeugen, erklärte ein Sprecher der Initiative. Das Rathaus und der Verband städtischer Märkte, Federación de Mercats Municipales de Barcelona, FEMM, fördern das Programm. Álvaro Porro, der Stadtbeauftragte für soziale Ökonomie und lokale Entwicklung und Ernährungspolitik, erklärt, es sei der ideale Moment, um einen Schritt in diese Richtung zu tun. 2 Zertifikate sind hier für die Produkte zu vergeben. Das sogenannte OCPAE-Zertifikat für ökologische Produktion und das Ursprungszertifikat aus lokalem Anbau. Bis jetzt haben sich der Initiative 291 Fleischereien, 158 Fischläden, 120 Obstläden, 29 Gemüsehändler, 11 Kräuterläden und verschiedene andere angeschlossen. Unser Brot, jetzt unser Wasser. Erste Alarmstufe, Pre-Alerta, ruft die katalanische Wasseragentur Agencia Catalana de l'Aigües aus. Es geht um die Dürreperiode in Katalonien, die immer noch anhält, und die damit verbundene Wasserknappheit. Nur 56% seiner Kapazität haben die Stauseen des Ter und des Llobregat. Ein Negativrekord in den letzten Jahren. Die Behörden schließen im Moment noch Wasserrationierungen aus. Letztes Mal hatten wir über die Entsalzungsanlagen berichtet und über den Notfonds, auf den zurückgegriffen wurde. Sich bewegen in der Stadt, Nahverkehr, Stadtverkehr, 50 neue Züge und Waggons für die U-Bahn-Linien 1 und 3 werden in den Monaten Mai und Juni zum Einsatz kommen. Es soll sich um sogenannte nachhaltige Technologie handeln, die auch, Achtung, das ist leider eine Schlechte Nachricht, ohne Fahrerinnen funktionieren. Und ohne Fahrer natürlich. Comickultur Underground Barcelona. Der Zeichner und Autor des berühmten Underground-Comics Makoki, Miguel Gallardo, starb am Sonntag, dem 20. Februar, im Alter von nur 66 Jahren aufgrund eines Hirntumors. In den 1970er und 1980er Jahren kreierte Gallardo zusammen mit seinem Partner, dem Schriftsteller Juan Medivilla, die definitive Comic-Ikone Makoki, eine irre Figur des Barcelona Undergrounds. Makoki ist ein Kleinkrimineller, der aus der Psychiatrie ausgebrochen ist. Man sieht, der Lobotomieapparat hängt ihm noch am Kopf, da hängen noch die Kabel und Fäden raus. Makoki war ein Symbol der sogenannten anderen Transition. Die Zeit der Drogen, der Pornos und der sogenannten Kinkies. Das heißt der Bank- und Tankstellenräuberbanden, zumeist Jugendliche aus den Unterschichtvororten. Später in den 1990er Jahren schuf Gallardo das, was man heute Graphic Novels nennt, also Comics. Eine Geschichte in Bildern über den spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel. Un largo silencio, ein langes Schweigen. Es wurden dort die Erlebnisse seines Vaters im Stile von Art Spielmanns Maus ins Bild gesetzt. Kinokultur in Barcelona. Vor 10 Jahren, am 21. Februar 2012, öffnete die neue Filmoteca de Catalunya im Herzen des Stadtviertels Raval ihre Tore zum Kinosaal. In dieser ersten Dekade haben über 1,3 Millionen Kinobesucherinnen und Besucher den neuen Kinositz im Raval aufgesucht. Im Laufe dieses Jahres soll das Jubiläum der Filmoteca mit einem speziellen Kinojahresprogramm gefeiert werden. Moments inolvidables, unvergessliche Momente heißt der Zyklus und erinnert an Höhepunkte aus dem Programm der Filmoteca. Dabei wird besonders John Fords Film Rio Grande von 1952 hervorgehoben. Der Film wurde am 17. August 2017 aufgeführt, wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem eine dschihadistische Terrorgruppe ihre Massaker auf der Rambla ausführte, bei dem 15 Menschen ermordet und über 130 verletzt wurden. Die Verantwortlichen der Mediatheca erwogen damals, die Vorführung abzubrechen und die Tore zu öffnen, um das Gebäude zu evakuieren. Doch aufgrund des Anratens der Sicherheitskräfte zog man es vor, die Vorführung zu Ende zu führen und danach die Zuschauer durch eine Hintertür ins Freie zu lassen. 13.075 Vorführungen gab es in den 10 Jahren Filmoteca im Raval in den 2 Vorführsälen. 1.290.648 Zuschauer, Zuschauerinnen kamen. 28 Ausstellungen zu speziellen Themen wurden organisiert. 19 davon in Eigenproduktion. Etliche Größen aus der Filmwelt waren zu Gast. So zum Beispiel 7 Oscar-Preisgewinner, 8 Preisträger der Goldenen Palme von Cannes. Und vor allem hat die Filmoteca einen ordentlichen Hauch Kulturleben in ein Problemviertel reingepustet, nämlich das von Armut und Marginalisierung gekennzeichnete Raval. Abgründe der Barcelona City. Mittlerweile sind 12 Anzeigen bei der Polizei eingegangen, die sich gegen aktuelle und ehemalige Dozenten des Theaterinstituts, Instituts de Teatre, richten. Die Staatsanwaltschaft hat nun Untersuchungen eingeleitet. Dabei wird mit der Comisión de Prevención y de Investigación de Acosos Sexuales zusammengearbeitet. Das ist eine Spezialeinheit, die sich um das Vorbeugen und die Untersuchung von sexuellen Kriminalfällen kümmert. Alle 12 früheren Dozenten sind mittlerweile auf Rente. Ehemalige Schülerinnen und Schüler haben die sexuellen Übergriffe der 12 Männer, die zum Teil bereits über 20 Jahre zurückliegen, vor kurzem zur Anzeige gebracht. Привіт всім з привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Als möglichen Korruptionsfall wird vom Büro gegen Betrug in Katalonien, Oficina Antifrau de Catalunya, der Maskenvertrag mit der Firma Basic Devices untersucht. Toller Name. Maskenbetrügereien gab es ja auch in Deutschland. Am 19. März 2020 hatte das katalanische Gesundheitsinstitut, Institut Català de Salut, einen Vertrag mit Basic Devices über 60,5 Millionen Euro abgeschlossen. Dabei waren 35 Millionen von der Consejería de Economía de la Generalitat vorausgezahlt worden. Ob dieses Geld eine fahrlässige Ausgabe, wie sie das nun nennen, war, wird nun untersucht. Es wurden 2 Millionen FFP2-Masken, 2 Millionen Schutzkittel und 50 Atemgeräte von dem Geld gekauft. Barcelona, Crime City. In Berlin wurde damals gesungen, an jeder Imbissstube ein Spion. In einem Kiosk in Barcelona, Chiringuito, am Montjuïc, wurde im großen Stile Geld aus dem Waffenhandel gewaschen, wie die Polizei vergangene Woche mitteilte. Drei Mitglieder einer Familie wurden festgenommen, die 14 Jahre lang Schussfeuerwaffen und Sprengstoff verkauft und die Einnahmen in der Imbissstube gewaschen haben. 855.000 Euro sollen es insgesamt gewesen sein. Thema Ladenschlussgesetz. Ladenschlussgesetz soll erweitert werden. Nach komplizierten Verhandlungen zwischen Einzelhandelsgewerkschaft und Arbeitgeberverband kam es vergangene Woche zu einer neuen Übereinkunft für die Schluss- bzw. Öffnungszeiten der Einzelhandelsgeschäfte in den Tourismuszonen der Stadt. Die neue Regelung sieht vor, dass die Läden zwischen dem 15. Mai und dem 15. September auch an Sonntagen und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr öffnen dürfen. Es wären, so Herr Jaume Colboni vom Rathaus, sehr umstrittene und komplizierte Verhandlungen gewesen. Aufgrund dieser neuen Öffnungszeiten würden Hunderte bis sogar Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen, so Colboni. Die Gewerkschaften sehen das zum Teil anders. Betroffen sind die Bezirke Ciudad Vella, Eixample, Sants Montjuïc, Les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, Horta Guinardó und Sant Martí. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live your style, you are what you hear. Ein Umfrageergebnis, durchgeführt wie immer von der Cadena SER, dem Radiosender und El Periódico de Catalunya. Begrüßen Sie die Entscheidung von Pere Aragonès, nicht an der Konferenz der Präsidenten der autonomen Regionen teilzunehmen? 90% sagen hier Nein, No. Nur 10% meinen Sie, ja. Klar, wir wissen natürlich, der Mann will eine Extrawurst, als Katalane will er anders behandelt werden. Er fühlt sich als etwas Besseres außerhalb dieser schnöden, anderen autonomen Regionen Kataloniens. Er will einen eigenen Staat. Kommen wir zu einem sehr traurigen und sehr grotesken Fall, der Fall Rosario Bravo. Mit Protestrufen wie Gerechtigkeit für Rosario forderten am Mittwoch vergangener Woche über 50 Demonstrantinnen und Demonstranten in Hospitalet, dass die Verantwortlichen endlich die 98-jährige Frau Bravo entschädigen, der bei einer irrtümlichen Zwangsräumung die Wohnung leergeräumt wurde. Die Protestierer versammelten sich vor dem Amtsgericht von L'Hospitalet de Llobregat, um der alten Dame ihre Solidarität zu bekunden. Seit über einem Jahr kämpft Rosario jetzt schon, damit man ihr endlich ihren Schmuck, ihre Tagebücher und Fotos und Erinnerungsstücke sowie alle Wertgegenstände zurückerstattet. Die sind nämlich verschwunden. Ein Räumungskommando hat ihr einfach die Wohnung ausgeräumt. Man hatte ihre Wohnungstür verwechselt. Unterstützung bekommt Frau Bravo vor allem von Nachbarn und der Anti-Zwangsräumungs-Bürgerinitiative PAH. Sichtlich bewegt bedankte Rosario sich bei den Unterstützerinnen und forderte unter Tränen von den Behörden, die den Irrtum bereits eingestanden haben, endlich Gerechtigkeit herzustellen. Barcelona, Crime City. Das Ende der sogenannten Narcopisos im Raval verkündete ein Sprecher der Regionalpolizei Mossos d'Esquadra am vergangenen Donnerstag gegenüber der Presse. Narcopisos sind von Drogenhändlerbanden besetzte Wohnungen und Gebäude, die als Verkaufsstellen und auch als Fixorte und Spritzstellen für Fixer benutzt werden. Nach mehreren Großrazzien 2017 und 2018 sowie 2020 wurde die Präsenz der Drogenbanden im Stadtviertel Raval stark zurückgedrängt. Nun soll es laut offiziellen Angaben keine Drogenwohnungen, Narcopisos mehr in der Stadt geben. Die Razzien waren auf heftigen Druck und Protestaktionen der Anwohner erfolgt, deren Leben zum Teil eine Hölle war. Olá, desde o Brasil envio uma saudação aos ouvintes da Terra de Ninguém, Contrabando FM 91,4 Barcelona. Kultur City Barcelona. Das Kulturministerium in Madrid gab am vergangenen 24. Februar grünes Licht für den Bau der öffentlichen staatlichen Bibliothek in Barcelona. Zu diesem Zweck wird im März mit den ersten Arbeiten auf dem Grundstück neben dem Bahnhof Estación de França begonnen. Alles beherrscht natürlich im Moment der unselige Krieg in der Ukraine. Eine Meinungsumfrage unter der katalanischen Bevölkerung zum Thema Ukraine-Krieg ergab folgendes Bild. Bereitet Ihnen der Krieg in der Ukraine große oder weniger große Sorgen? Sehr besorgt äußerten sich 88% aller Befragten, weniger besorgt nur 12%. Die Umfrage wurde wie immer durchgeführt von der Cadena SER, dem Radiosender in Barcelona und El Periódico de Catalunya, der Tageszeitung. Wohnhölle Barcelona. Die Anti-Zwangsräumungsplattform PAH begrüßte die Bestätigung der von ihr eingebrachten Gesetzesvorlage zur Verhinderung von Zwangsräumungen aus sozialen Gründen. Das katalanische Parlament hatte am Donnerstag das entsprechende Gesetz auf den Weg gebracht. Die PAH-Aktivistinnen und Aktivisten waren mit ihren grünen T-Shirts zahlreich anwesend und feierten lautstark die neue Regelung. Diese Regelung sieht bei einer Wohnungsnotlage das sofortige Aussetzen von Zwangsräumungen vor. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass Großinvestoren und Besitzer zahlreicher Mietobjekte verpflichtet werden, für sozial schwache Familien Sozialmarktpreise bereitzustellen, wie auch schon das Gesetz 17/2019 vorsieht, das allerdings zum Teil vom Verfassungsgericht Tribunal Constitucional ausgesetzt worden war. Auch die Definition von Immobiliengroßbesitz ist nun festgelegt. 10 Wohnungen bei Immobilienfirmen, 15 bei Privatpersonen. Enteignung droht, wenn die Wohnung nachweislich 2 Jahre leer gestanden hat. Über 400 Familien kämen, so die PAH-Sprecher, sofort in den Genuss des neuen Gesetzes und die drohende Zwangsräumung gegen sie würde nun direkt verhindert. Laufen in der Stadt, früher Jogging genannt, heute sagt man zum Teil auch Running oder Running. Dazu gibt es ein paar Zahlen. Laut einem Bericht von RAC und Zurich Seguros werden 19% aller Corredoras, das heißt joggenden Frauen und Mädchen in Barcelona, auf ihrer Laufstrecke von Männern belästigt oder sexuell bedrängt. Das ist viel zu viel. 94% aller Läuferinnen erklären, dass sie vor dem Laufen die Strecken sorgfältig planen, aus Sicherheitsgründen. 41% aller Läuferinnen erklären, dass sie immer in Begleitung laufen. Achtung, wenn ich sage Läuferinnen, meine ich nicht alle, sondern nur die Frauen. Bei Männern sind es nur 19%, ebenfalls zum Teil aus Sicherheitsgründen. 30% aller befragten Läufer und Läuferinnen geben an, dass sie nicht wussten, dass das Laufen auf der Fahrbahn oder auf Radwegen nicht erlaubt ist. Und 26% aller Läufer und Läuferinnen, Jogger, geben an, dass sie während der Pandemie mit dem Laufen in der Stadt erst begonnen haben. Thema Adrenalin, Kokain und Raubüberfälle. 2 schwere Messerstechereien mit einem Toten fanden am Wochenende des 20. 21. Februars vor einer Diskothek im Stadtviertel Eixample statt. Seit langer Zeit schon beschweren sich die Anwohner eines Parks, der Jardins de Montserrat, über die massiven nächtlichen Ruhestörungen durch Lärm, Schlägereien und Raubüberfälle in ihrem Kiez. Einen Toten und zwei Schwerverletzte gab es in zwei unabhängig voneinander sich ereignenden Messerstechereien. Es handelt sich um eine Latino-Disco, in deren Umfeld des Nachts allerlei Gewaltakte stattfinden. Weltklimakrise und ihre Auswirkungen auf die Mittelmeerregion. Der Ökologist und Co-Autor des Weltklimaberichts IPCC, Geoffrey Carnicer, erklärt am Dienstag in einem Interview in der Tageszeitung Barcelonas La Vanguardia, dass der Temperaturanstieg von 1,5 Grad im Mittelmeerraum bereits stattgefunden habe und die Folgen bereits sichtbar seien. So hebt Carnicer besonders hervor, dass die Korallenbänke und Algenwälder unter Wasser schrumpfen und dass an kühlere Temperaturen angepasste Fischarten des Mittelmeeres schrumpfen und bald zum Verschwinden verurteilt seien, wenn es nicht gelingen sollte, den Erderwärmungsprozess zu stoppen. Über die Wälder Kataloniens äußerte Carnicer Folgendes. Die Wälder hier erleiden die troposphärische Auswirkung, besonders im Sommer, durch die urbane Umweltverschmutzung. Auch die Trockenheitswelle und die Hitzewellen haben ihre Auswirkungen auf die Wälder. Mord und Frauenhass. Ein speziell grausamer Kriminalfall schockt zurzeit die Öffentlichkeit hier in der Stadt. Der Fall Susana Cortés und ihres Mörders, eines gewissen M. de Vázquez, der am Montag im Amtsgericht Barcelona, Tribunal de Jurado de la Audiencia de Barcelona, stattfand. Der Täter, ein 52-jähriger Gewalttäter und Frauenquäler, hatte seine Frau nach langen Misshandlungen im Diabetes-Schock wortwörtlich sterben lassen, ohne der am Boden liegenden Frau, die um Hilfe flehte, beizustehen. Stattdessen hatte der Angeklagte sich ins Bett gelegt und geschlafen, während die Frau starb, in einer qualvollen Agonie. Doch Susanna hatte ein Audio-App, das über Stunden ihr Flehen um Hilfe aufzeichnete. Das Audio wurde jetzt vor Gericht als Zeugenaussage postmortem gegen den Verbrecher herangezogen. Dem drohen jetzt 15 Jahre Gefängnis. Der Anwalt der Familie von Susanna bezeichnete das Verbrechen des Angeklagten als besonders grausam, demütigend und unmenschlich. Er habe sie buchstäblich in den Tod gestoßen, sagte der Anwalt. Ja. 各位听众朋友，大家好，我在巴塞罗那工作。 FM 91.4 向大家致以最诚挚的问候，我们是无人之境。 Thema Filmkultur in Barcelona. Die Filmoteca de Catalunya in Barcelona gedenkt des 100. Geburtstags des Poeten und Cineasten Pier Paolo Pasolini mit einem Zyklus Pasolini Cinema contra la Televisión. Pasolini, Kino gegen das Fernsehen. Der Zyklus wird den gesamten Monat März Filme des Meisters zeigen. Noch einmal Pop- und Underground-Kultur in Barcelona. Das CCCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, das Zeitgenössische Kulturzentrum Barcelonas wird diese Woche mit einem neuen Festival aufwarten, das Subsol heißt und vom Schriftsteller und Kommentator Kiko Amat dirigiert wird. Drei Sessiones, das heißt drei Vorführungen in den Monaten März, April und Mai wird es geben. Unter dem Motto Popkultur und Subkultur werden sich fusionieren. Etwas Neues soll gezeigt werden aus einem Bereich, der meist aus der offiziellen Kultur ausgeschlossen bleibt, so der Direktor Kiko Amat auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Die Themenbereiche werden sein Comic, Graphic Novel, Humor und Musik. Am Donnerstag, dem 3. März, ging es schon los mit dem Auftritt von Kike Garcia, der ist Leiter von El Mundo Today, einer Satirezeitung. Comic Underground vom Zeichner Juarma wird zu sehen sein. Trap Punk Chill Mafia gibt es am 9. April und am 12. Mai zu hören. Hurra, hurra, wir sind wieder da. Der Barcelonismo ist zurück. Nach mehreren Siegen, sowohl in der Europa League als auch in der Liga, zuletzt 4:0 gegen Athletic de Bilbao, treibt der Barcelonismo im Moment auf einer Euphoriewelle. Trotz der Milliardenschuld und der kriminellen Machenschaften der vorherigen Vereinsführung von Bartomeu jubelt das Barca-Fanvolk über die jetzt plötzlich wieder genialen Schachzüge des neuen Trainers Xabi Hernández, dem Jungen, der in der Barca-Fußballschule La Masia groß geworden war. Barcelona und die Oligarchen. Im Portwell-Hafen der Stadt liegen drei riesige Luxusjachten russischer Oligarchen vor Anker. Unter anderem die des sogenannten Putin-nahen Besitzers des englischen Erstligaklubs Chelsea London, Abramowitsch. Der hat seinen Club mittlerweile verkauft. Schon 2 Tage nach Kriegsausbruch hat eine dieser palastartigen Yachten von 70 Metern Länge den Portwell-Hafen Barcelonas verlassen, mit Kurs auf die Küste von Montenegro, das nicht zur europäischen Gemeinschaft gehört, eine ex-jugoslawische Teilrepublik, die kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat. Galactica Supernova mit der Flagge der Cayman Islands heißt das Schiff. Das Schiff gehört Vagit Alekperov, dem viertreichsten Mann Russlands und Putin-Freund, ein Multimilliardär. Die EU hat ein Enteignungsprogramm gegen russische Staatsbürger gestartet. Man klaut ihnen einfach das Geld, die sich nicht offen gegen die Regierung Putins und die Invasion in der Ukraine bekennen. Der freie Westen kann das. So hat auch die Stadt Barcelona heute verkündet, dass man allen Künstlern, besonders so Berühmtheiten wie Frau Netrebkova, die Auftritte verbietet, wenn sie sich nicht ganz offen gegen Putin und den Krieg aussprechen. Der freie Westen feiert Triumphe der Meinungsfreiheit. Toll. Ihr seid für oder gegen uns, sonst kriegt ihr Arbeitsverbot, Berufsverbot. Zum Schluss schon fast etwas Lustiges. Puigdemont, der wichtigste Mann der Welt. Eine Aussage des sogenannten EU-Außenministers, der heißt offiziell Repräsentant der Europäischen Union nach außen, Josep Borrell, hat der geflüchtete Carles Puigdemont sofort auf sich und seine Flucht aus Spanien bezogen. Borrell hatte lobend über den ukrainischen Präsidenten, den Komiker Zelensky, geäußert, dass der nicht, wie andere, gemeint war der Ex-Präsident Janukowitsch, heimlich im Auto versteckt geflohen war. Puigdemont hatte sich sofort angesprochen gefühlt und eine nun wirklich lächerliche Empörungskampagne in den sozialen Medien unter seinen Anhängern losgetreten, über die mittlerweile ganz Spanien sich herzlichst amüsiert. Der Kommentarist Alex Salmon schreibt in seiner Meinungskolumne in El Periódico de Catalunya am Mittwoch, dem 2. März, Folgendes. Er sagt, ich gestehe, ich hatte gar nicht mehr vor Augen, dass Puigdemont ja in einem Auto versteckt 2017 über die Grenze geflohen war. Nun sind 4 Jahre vergangen, seit seinem famosen Oktober. Aber der Bauchnabel von Puigdemont ist riesengroß. Der Independentismo ist so. Das Zentrum von allem. Während Borrell über die Einheit Europas sprach, sahen die Independentistas direkt auf ihren Bauchnabel. Irre. Und beenden werde ich diesen Barcelona-Nachrichtenblock mit einer Umfrage bzw. deren Ergebnis. Wie immer durchgeführt von dem Radiosender SER und El Periódico. Glauben Sie, dass die EU den Beitritt der Ukraine vereinfachen sollte? Das Meinungsbild hier in Katalonien ist folgendes. Sie ja meinen 54%, no nein 46%. Vergessen wir nicht, Ukraines Präsident Zelensky hatte als Propagandaeffekt offiziell in einem Video einen Aufnahmeantrag in der EU vor laufender Kamera unterzeichnet. Ich bleib hier liegen. verlieren ist gut. Nichts werde ich daraus lernen. Mein Herz pumpt nichts als Blut mehr. Und hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott. Unendlichkeit und Elend. Deine Freunde sind schon gegangen. Sie wussten nichts mehr mit sich anzufangen. So eine Nacht wird ja auch lang, wenn man eh nicht helfen kann. Du liegst immer noch auf dem Weg vor ihrem Haus. Und ja, es sieht nicht so gut für dich aus. Nichts hieran ist gut, nichts werde ich daraus lernen. Mein Herz pumpt nichts als Blut mehr. Und hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott. Unendlichkeit und hier auf der Plaza Catalunya. Es ist kurz vor 7 Uhr, 20 vor 7, am frühen Abend im Zentrum von Barcelona. Es ist der 2. März 2022, ein Mittwochabend. Und die Leute rufen, nein zum Krieg, nein zum Krieg, nein zum Krieg. No a la guerra. Es haben hier Leute von der CUP gesprochen übrigens, David Fernandez. Die gleichen Leute auch, die sind von der Plataforma No a la guerra, die vor vielen Jahren auch gegen den Irakkrieg protestiert haben und zum Widerstand gegen diesen Krieg aufgerufen haben. Gut, mittlerweile doch der Platz recht voll. Überall gibt es Plakate und Protestplakate, hinten ein Transparent. Viele Aufrufe gegen Putin. Und hier kommt die nächste Sprecherin. Que ens interpretarà una cançó a capella. Endavant, Maria, moltíssimes gràcies. Bueno, pues tenemos aquí dos fotos. Wir haben hier zwei Transparente. Wir haben sehr viel, würde ich mal sagen, Aufmerksamkeit erregt. Die Leute kommen und fotografieren ständig unser kleines Plakat, das Jesus entworfen hat, mit Putin Netflix, die schlechteste Serie überhaupt, und Wladimir Putler. Und auf der anderen Seite steht Krieg dem Krieg, Guerra a la Guerra. und ebenfalls das Konterfei von Putin. Sein Name ist als Schnäuzer praktisch unter die Nase geklebt und insofern hat man so ein Hitler-Schnäuzerchen. Ja, sehr witzig und die Leute finden das gut. Und ich nehme an, morgen werden wir in einigen Zeitungen sein. Gut, ich weiß nicht, was noch abgeht. Es gab ein Lied, es gab eine Darbietung, es gab zwei, drei kurze Reden, Ansprachen. Und hältst du mal kurz fest, ich muss das vorlesen, Voya Leer Albo. Und ich habe jetzt hier den offiziellen Text von der Plattform gegen den Krieg. Und ich werde mal den Moment ausnutzen und werde den Text verlesen. Where are you from? Ukraine. Ukraine. And and what do you think when you see all these people here? My English bad. Yeah. Do you speak German? No. French. Ukraine. Spanish. Spanish. No. Catalan. Oh, what a pity. I'm very cry about Ukraine. Yeah. It's my home. Yeah. We here 2 weeks. Okay, yes. But do you have help here? Do people help you? No, there is people who help to okay. us. Okay, this is important. Okay, well, good luck, and let's hope that the war stops. My parents okay. there, yeah. and I... Which city are your parents? Kremenchuk. Kremenchuk, where is it? In the south or the Poltavsky, east? Direct, Poltava. Against the war? Oh, hello! Тримайтесь, друзі! Ми переможемо! Gracias, thank you. Gracias. Я не говорю по-русски. No hablo ruso. Я не говорю по-русски. Oh, Jesús. I don't photo. Gut, ich war hier am Verlesen. Also, Frieden und Befriedung zwischen den Völkern. Nein zum Krieg. Okay? Darum geht's nämlich. Goodbye. Спасибо. Дякую, дякую. Дякую. Дякую. Спасибо, it's Russo. Русский. Okay, okay, okay. Спасибо, но. Нет. Дякую. Нет. Okay. Mit den Bombardierungen und der Invasion der russischen Truppen hat der Krieg in der Ukraine, der seit 2014 schon über 14.000 Opfer gefordert hat, eine neue dramatische Phase erreicht. Das ist der offizielle Aufruf. Dieser Krieg und seine Opfer betreffen uns alle. Auch betrifft uns die Verantwortung und wir müssen gegen diesen Krieg mobilisieren. Die Verantwortung des Putin-Regimes ist schwerwiegend und offensichtlich. Ein Kriegsregime, das wiederum Tod und Zerstörung erzeugt. Für diesen tragischen Ausgang ist auch die NATO verantwortlich. Ich übersetze hier direkt. Eine Militärallianz mit dem Ziel des Expansionismus und mit dem Ziel, dass die ukrainische Regierung Teil dieses Militärbündnisses der NATO werden soll. Das heißt, sie sind nicht ganz unschuldig. Gut. Nein zum Krieg zu sagen, bedeutet, sowohl die Verantwortung für diesen Krieg zu denunzieren, als auch sowohl Putin als auch die NATO dafür verantwortlich zu machen. Nein zum Krieg zu sagen, bedeutet, auf der Seite der Zivilbevölkerung zu sein, wie immer, das erste und Hauptopfer der Logik und der kriegerischen Praxis der Supermächte, die hier wiederum vereint sind in ihrer Verachtung für die menschlichen Opfer. Nein zum Krieg bedeutet Solidarität mit den mutigen Menschen, die gegen den Krieg in 50 russischen Städten protestieren. 25. Februar 2022, Nein zur Invasion von Putin, Nein zum Expansionismus der NATO, Solidarität mit der Zivilbevölkerung und nehmen wir Flüchtlinge auf. Socialismo Libertario, es ist ein Aufruf des libertären Sozialismus, einer Antikriegsorganisation hier in Barcelona. Jo. Und wie immer an dieser Stelle, Kino im Niemandsland. Bammel, was könntest du an Filmen zum Thema Krieg, Ukraine und Russland empfehlen? Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Radio Niemandsland, der heutige Beitrag, Kinobeitrag bei Bambule und da auf der Leinwand ist wie gesagt dem Umstand geschuldet, dass wir das erste Mal seit 1992 hier in Europa in einem militärischen Konflikt verwickelt sind, den die Politiker zu verantworten haben und wie immer der auf dem Rücken der Zivilbevölkerung auf grauenhafte Weise ausgetragen wird. Die ganze Sache historisch oder gar politisch zu bewerten, das überlasse ich gerne Dedi, beziehungsweise der hat es ja schon ausführlich hier in dieser Sendung gemacht. Und ich komme direkt zum Kern meines Beitrages. Ich habe mir 4 Filme rausgesucht, die ich gerne schon länger hier in dieser Sendung besprochen hätte und die den traurigen Umständen geschuldet sind, dass wir, wie gesagt, uns im Krieg befinden. Ich komme direkt zu meinem ersten Beitrag, einem Film aus Russland aus den 80er Jahren. Wenn man sich mit dem Thema Krieg im Film oder Krieg im Kino beschäftigen will, dann kommt man eigentlich um diesen Film nicht drumherum. Meiner Meinung nach einer der atemberaubendsten und grauenhaftesten Beiträge zum Thema Krieg im Kino überhaupt. Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, kommt man, wie gesagt, um diesen Film nicht herum. Und ich spreche von dem Film Komm und Sieh von einem russischen Regisseur, 1985 gedreht, Elem Klimov, atemberaubende 146 Minuten lang in russischer, belarussischer und deutscher Sprache. Worum geht's? Um den Überfall der deutschen Wehrmacht 1943, im Kriegsjahr 1943 im Zweiten Weltkrieg, auf ein kleines Dorf in Belarus. Und das Massaker an der Zivilbevölkerung durch die deutschen Verbrecher der Wehrmacht wird geschildert aus Sicht zweier junger Menschen. Ich vermute mal, sie sind so irgendwie zwischen 10 und 15 Jahre alt. Das wird nicht genau in dem Film erklärt, wie vieles andere, was in diesem Film nicht genau erklärt wird. Aber das macht den Film umso faszinierender. Fjodor und Glascha sind, wie gesagt, zwei junge Menschen, ein junger Mann und eine junge Frau oder ein junges Mädchen, die aus deren Sicht das Massaker an der Zivilbevölkerung geschildert wird und die sich dann anschließend den Partisanen anschließen. Das ist die Kurzfassung der Handlung, die über 145 Minuten, atemberaubende Minuten, ausgebreitet werden. Der Titel des Films leitet sich angeblich laut Wikipedia aus einem Kapitel der Offenbarung des Johannes-Evangeliums ab. Der Ausruf Komm und Sieh bildet dort die Aufforderung, die Verheerung zu betrachten, die durch die 4 Reiter der Apokalypse angerichtet werden, steht hier zu lesen in Wikipedia. Wer den Film jemals in seinem Leben gesehen hat, der wird mir ganz sicher beipflichten, diesen Film vergisst man so schnell nicht wieder, möglicherweise sein ganzes Leben nicht. Und genau das macht ihn zu einem der kraftvollsten und verstörendsten Kriegsfilme, die je entstanden sind, schrieb Ian Nathan im Filmmagazin Empire. Wie gesagt, seit 1987 in den deutschen Kinos zu sehen. Im Kino wird man den Film aktuell nicht zu sehen bekommen, aber man kann sich den bei einem der großen Online-Händler auf DVD bestellen. Es gibt eine deutsch untertitelte Fassung. Oder, es liegt mir jetzt ein bisschen auf den Magen, hier Werbung zu machen in diesem Beitrag für einen Online-Filmanbieter, den ich sehr, sehr viel benutze oder auf dem ich sehr viele Filme raussuche und die auch diesen Film in ihrer Filmbibliothek haben, nämlich filmin.es, da kann man sich anmelden und die haben einen unglaublich breiten Bilderbogen an Arthouse-Filmen und Filmklassikern, unter anderem auch die anderen 3 Filme, die ich mir jetzt hier auf die Schnelle zurechtgelegt habe. Ich habe 3 Filme, die nicht aus Russland sind, sondern aus der Ukraine, was gerne in einen Topf geworfen wird und eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Und ich komme mal direkt zu meinem ersten Beitrag, der sehr gut den militärischen Konflikt in der Ukraine erklärt. Eine internationale Großproduktion, Donbass ist der Titel, spielt in der titelgebenden Region, 2018 gedreht von Sergei Losnitsa. Und es ist ein, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Antikriegsfilm, in dem Beispiel eines kleinen Dorfes in der genannten Region der militärische Konflikt sehr gut erklärt wird. Es ist eine internationale Großproduktion, das sieht man. Der Film hat zahlreiche Preise gewonnen, lief auf dem Filmfestival in Cannes. Hier in Spanien hat er einen Preis beim Filmfestival in Sevilla gewonnen, nicht ganz unberechtigterweise, aber es ist eben eine internationale Großproduktion zum Thema Krieg in der Ukraine. Donbass von Sergei Loznitsa in der ukrainisch-russischen Originalfassung. Mit spanischen Untertiteln zu sehen bei filmin.es. Ein weiterer Film, der in diesem Filmportal angeboten wird, den ich ganz, ganz toll fand und den ich, glaube ich, auch 2018 hier in Barcelona im Kino gesehen habe, fast alleine, muss ich sagen, wie immer bei Filmen, die aus einer Region kommen, die auf der Kino- und kulturpolitischen Landkarte leider nicht so richtig verortet sind, nämlich der Film Frost. Frost im Original Serkschnasch, Sarunas Bartas, ein Film in polnisch, belarussischer und ukrainischer Sprache gedreht. Es geht um die Reise eines jungen Pärchens, die die polnisch-ukrainische Grenze überschreiten müssen, um einen Transport mit Hilfsmitteln in die Ostukraine zu begleiten, und es ist sozusagen eine Liebesgeschichte vor einem militärischen Konflikt mit einem wirklich grauenhaften Ende, das ich an dieser Stelle nicht verraten will, aber das auf atemberaubende filmische Weise diesen Konflikt in der Ukraine nochmal darstellt. Übrigens in einer Nebenrolle zu sehen ist die französische Schauspielerin Vanessa Paradis, die sich sehr für diesen Film stark gemacht hat. Wer den Film bisher nicht gesehen hat, auch diesen Film gibt es bei filmin.es in Originalsprache mit spanischen Untertiteln zu sehen. 90 Minuten geht der Film. Toller Beitrag zum Thema Militärkonflikt in der Ostukraine. Und der dritte Beitrag, der dritte Film, den ich mir heute vorgenommen habe aus der Ukraine, ist wirklich ein bizarrer Film. Der Film heißt Atlantis, ist ein Science-Fiction-Film aus der Ukraine. Valentin Vasjanovic heißt der Regisseur. 2019 im September der Filmfestspiele von Venedig zur Uraufführung gekommen und seit 2020 in den ukrainischen und auch in einigen europäischen Kinos aufgeführt. Worum geht's? Im Prinzip geht es um ein postapokalyptisches Spektakel, das in deren Zentrum eine Organisation steht, die sich Schwarze Tulpe nennt. Diese Organisation nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, in der Ukraine auf der Suche nach Leichen sind, die irgendwo verbuddelt wurden, und sie buddeln diese Leichen eben wieder aus und führen denen ihren Familien zu. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie eine ukrainische Version von Mad Max, und genauso ist es auch gedacht. Und es ist schon ziemlich traurig, dass sozusagen die Realität diesen Science-Fiction-Film mal wieder wiederholt hat, weil die Bilder, die man in diesem Film sieht, die gleichen auf beeindruckende Weise den Bildern, die wir aktuell in den Medien zu sehen bekommen. Der Regisseur hat über seinen Film gesagt, Menschen starben für etwas, das buchstäblich zu einem Sumpf geworden ist. Und besser kann man diesen Film eigentlich nicht in einem Satz beschreiben. Vielleicht noch ganz kurz mal zu Valentin Vasjanovic. Der hat 2014 bereits einen Film gedreht, den ich damals sehr beeindruckend fand. Ein Gewalt- und Jugenddrama, das heißt The Tribe, und es geht um Taubstumme in einer Jugendeinrichtung. Der ganze Film ist ohne Dialog gedreht, nur in Gebärdensprache. Und auch diesem Film aus der Ukraine, der jetzt nicht so direkt was mit dem Thema Krieg zu tun hat, aber sehr gut erklärt, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ukraine sind. Diesen Film hat der Regisseur Valentin Vasjanovic, wie gesagt, schon 2014 gedreht. Der lief auch in den deutschen Kinos, ganz kurz. Ausgewertet durch den deutschen Independent-Filmverleih Rapid Eye Movies, REM. Wenn ihr das googelt, dann findet ihr diesen Film dort auch auf DVD, The Tribe. Und sein aktueller Film, wie gesagt, Apokalypse, kann eigentlich gar nicht besser das postapokalyptische Kriegsszenario beschreiben, das sich gerade in der Ukraine abspielt. Damals noch als Science-Fiction-Film angedacht. jetzt bittere Realität geworden. Und damit entlasse ich euch heute in eine etwas traurige, aber genauso aufregende Kinowoche. Schaut mal vorbei bei filmin.es, die Filme Atlantis, Donbass, Frost und der russische Film Komm und Sie sind dort alle in Originalsprache mit spanischen Untertiteln zu sehen. Wir haben diesen militärischen Konflikt, Konfliktos del Nuevo Ciclo genannt, und in dieser Sektion bei filmin.es findet ihr die heute besprochenen Filme, okay? Ein etwas trauriger Anlass, diese hochspannenden Filme zu besprechen. Vielen Dank, Didi, für diese 10 Minuten, die du mir hergegeben hast, und wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke, Bammel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war's für heute im Niemandsland. Unsere Sendezeit ist um auf 91.4 FM hier in Barcelona. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen trotz des Krieges ein angenehmes Wochenende und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Detlef Jeska. Ciao, Agur, Adeo.